Jeder Rapper in seiner Ecke, jeder Rapper in seiner Ecke. Hey, okay, laufen die Kameras. Yeah, yeah. Okay, wir haben 3 Runden. 8 Bars, Schlagabtausch. Flair geht als erster rein. Frank kontert. Seid ihr ready? Jeder Rapper ist ready. Okay, let's go. Yeah, willkommen zu einem weiteren Battle bei Spitter am Samstag. Wir haben den Herausforderer direkt aus Schöneberg, Frank Wright. Yeah. Und den All-Time-Champion, Flair. Ich bin Flair, dieser Frank muss keine Welle schieben. Du bist wie deine Fans auf Agro Hip-Hop hängen geblieben. Hauptschüler, der mit College-Jacke ein auf Gangster schiebt. Ich vergrab dich hier in West-Berlin. Rest in Peace. Fick dein Ghetto-Rap, weil jeder zweite Drogen kriegt. Dein sogenannter bester Freund macht CCN jetzt ohne dich. Du kannst 100 Rapper wissen, doch du bist nicht Frank. Komm, ich zeig dir, wie man Business macht. Du bist dein Hurensohn, dein Label war verschwendete Zeit. Animus, Zilla, Giat, alles Penner am Mic. Fick dein Autotune, Trap und dein Chris Macari. Du kannst doch Fami-Rapper machen, doch du bist nicht wie sie. Du bist ein ehrenloser Bastard, du bist nicht stabil. Du und Kollege, ihr seid beide gleich psychisch labil. Und das einzige Fazit ist, dass du Farid bist und gleichzeitig Nazi bist. Du Keck. Macht Lärm für die erste Runde, für beide Rapper in dieser ersten Runde. Yeah. Runde 2. Okay. Frank, bist du bereit? Flair geht rein, let's Weil go! Weil ich bin die Hand, die dich füttert, ich war euer Hartz IV. Du bist wie Zilla, laut Vertrag gehört dein Arsch mir. Und wenn ich will, dann bist du morgen wieder Backup-Rapper. So wie Hengst, der Kleine möchte gern Messerstecher. Die ganzen Newcomer nerven mich mit Business-Fragen, weil sie noch Windeln tragen, ich bin hier im Kindergarten. Du willst battlen? Battle mal mein Rechtsanwalt. Deutscher Rap ist ne Geschlechtskrankheit. Change. Halt dein Maul, jetzt gibt's Kugeln durch die Windschutzscheibe. Du rennst weg, wenn ich komm und wie ein Pitbull beiße. Du bist kein VIP, möchte gern prominent. Einmal in den USA und denkt, er wäre ein neuer Mensch. Dich zu battlen ist für jeden Rapper kinderleicht. Ich hätte Farid längst getötet für den Klingelstreich. Wow. Du stehst morgens auf und singst die Nationalhymne. Ich zerstöre deine Starwünsche. Oh mein Gott, es geht heiß her. Ach du Scheiße, das ist Spit am Samstag. Seid ihr ready für das Finale? Game Letzte over. Runde, Flizzy Flair. Du frisst Döner wie ein Penner, ich komm Trikot. Ich mach Geld, du hebst jeden Tag nur Hanteln. Ich geh zu Stefan Raab, du chillst nur bei 16 Bars. Deutscher Rap, wir sind alle keine echten Stars. Ich fick Topmodels, du bist ein Neandertaler. Du bist Schöneberger, ich bin lieber Amerikaner. Mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Yachthafen, ihr könnt mir alle mal meinen Schwanz blasen. Letzter Change! Du kleine Schlappe, kommst vom Shoppen aus dem Gucci-Laden. Wenn ich über den Kuder fahre, gibt es nur ein Kugellagel. Ich bin Frank White, du ein 31er. Guck dich an, du Millionär, du stehst jetzt alleine da. Oh, shit. Fick den Range Rover, was für deutscher Bad Boy. Jedes Album anders Style, ich bleibe mir selbst treu. Und Bushido, er kann CCM mit Deckung schreiben. Doch es wird niemals das Echte sein.